Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Wenn Computer ins Schwärmen kommen, Musik aus der Welt des Trance-Techno. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Thank you. Ich habe gerade noch von Tiësto gesprochen. Wenn der holländische DJ-Superstar nicht gerade Compilations zusammenstellt, dann produziert er selbst. Und so entstand in diesem Jahr das Album Elements of Life, unter anderem mit diesem Song hier, Break My Fall, den wir gerade in der Airwave-Version hörten. Tangerine Dream, Klaus Schulze, Vangelis, Jean-Michel Jarre, der deutsche Thomas Gödel alias DJ Cosmo benennt seine Favoriten auf seiner MySpace-Seite und die stehen wie für viele andere Trance-Produzenten auch Pate für das, was er selbst macht. Zusammen mit DJ Shah ist der Purple Mood und die haben in diesem Jahr einen Song produziert, der sich wochenlang auf Platz 1 der Download-Charts hielt und sofort auf der Playlist von bekannten DJs, wie unter anderem der von Tiësto, landete. Wenn man den Song hört, weiß man irgendwie warum. Vom Sampler an Juna Beats Volume 5, Purple Mood mit One Night in Tokyo. Ralf Hildenbeutel, Stevie Bizet, AC Bautzen, das waren neben Sven Veit die Köpfe des Frankfurter IQ-Labels. Anfang der 90er wurde hier schon der Trance-Sound produziert, der sich in perfektionierterer Form bis heute gehalten hat. Pseudonyme wie Cygnus X, Brainchild und vor allem Zion haben das Subgenre des Techno geprägt. Allein Zions Stück No Fate ist von 1993 einige Male gecovert worden, unter anderem übrigens von Scooter. Aber nichts kam bis dato wirklich an das Original ran. Das Original von No Fate ist langsamer als die meisten Trance-Stücke und verbindet Rap-Gesang mit atmosphärischen Synthesizer-Flächen. Eine Kombination, die man danach so gut wie nie mehr gehört hat und ist mittlerweile so ein kleiner Klassiker. Hier ist Zion No Fate. No fate. Wenn Armin van Buuren einen Künstler entdeckt und mit auf seinen Samplern oder in seinen Radioshows präsentiert, dann ist das eine super Plattform und eine Riesenchance. Van Buuren ist vom englischen DJ Mac in einer Art Online-Voting-Aktion gerade als weltbester DJ gekürt worden und neben Tiesto und Ferry Corsten, den wir gleich noch hören werden, einer der DJ-Exportschlager aus Holland. Im Armada Club auf der Insel Ibiza ist Van Buuren regelmäßig anzutreffen und dort entstand auch der aktuelle Sampler Universal Religion Chapter 3, von dem wir gerade den Song Beauty Hides in the Deep von der Formation Doppler-Effekt hörten. Weiter mit Mike, der unter dem Namen Push firmiert. Dahinter steckt ein belgischer DJ und Produzent, der auch schon Remixes für Sinead O'Connor oder Moby gemacht hat und schon seit über 10 Jahren aktiv ist. Hören wir ihn als Push vom Sampler Bonsai Works mit dem Stück Strange World. We'll be right back. Ich habe gerade schon mal Ferry Corsten erwähnt, auch so ein Superstar der holländischen DJ-Szene. Wenn es um elegischen Trance geht, so kommt man an Corsten nicht. Wobei, auf seinem aktuellen Album L.E.F. setzt Corsten mit einigen Songs richtige Akzente. Zum Beispiel sein Track Beautiful vereinigt die Atmosphäre eines Trance-Songs mit Rockbeats und Vocoder-Klängen. Hier gerät der Computer, mit dem das Ganze produziert wurde, endgültig ins Schwärmen. We'll be right back. Fragt man DJs, Fans, Clubbesitzer, warum Trance-Musik hierzulande so verpönt scheint, dann fällt sehr schnell der Begriff Mainstream. Trance-Musik ist bei vielen als Mainstream-Techno verpönt. Trance wollte aber immer schon massenkompatibel sein und hatte nie den Anspruch, Underground zu sein. Es gibt Stars der Szene wie den Berliner Paul van Dyk, der Bochumer ATB, die scheinbar alle eher ihr Geld als DJs im Ausland verdienen als in ihrer Heimat. Schade eigentlich, aber es gibt eine Menge neuer Talente, die hierzulande in den Startlöchern stehen. Beispielsweise der deutsche Ronski Speed, jetzt zu hören mit Soul Survival. We'll be right back. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Trance-Techno ging. Ich hoffe, die Musik hat Ihnen Spaß gemacht. Mir persönlich ist aufgefallen, dass diese Sparte des Techno vielen unterschiedlichen Leuten aus vielen Altersschichten gefällt, die normalerweise gar nicht für diese Art von Tanzmusik zu haben sind. Ich denke, es gibt ein durchaus euphorisierendes Element im Trance, was viele ansteckt. Hören wir bis zum Schluss die Formation Super 8 and Tap aus Finnland mit Suru vom Sampler an Juna Beats Volume 5. Thomas war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.